Wo ist mein Hemd? Wo meine Tasche? Im Chaos kann ich nichts finden. Wo ist mein Schlüssel? Wo meine Uhr? Wie entkomme ich diesem Chaos nur?